Radio 1. Die Sendung mit Sabrina und Gotti. Ja, hier Berlinale Fieber auf Radio 1. Bei uns ist so, wir haben drei Mikrofone gleichzeitig in der Hand. So gut läuft es hier mittlerweile. Das hier geht. Da spreche ich. Und es ist ja ein Gewusel, kann ich Ihnen sagen, am Bahnhof Zoo. Jetzt? Berlinale Fieber geht ja bei uns nur immer über wegen dieser krassen Scheinwerfer, die hier so warm sind im Bikinihaus. Das stimmt. Dass wir uns eigentlich alles, sogar die Haut vom Körper reißen möchten. Stimmt, ich finde es aber schön, dass es so vorgewärmt ist. Das finde ich auch nicht schlimm. Schlimm ist nur, dass wir bisher noch gar nichts von der Berlinale mitgekriegt haben, von den Stars und Sternchen. Wir sind ja heute mit der U2 angereist. Großes Highlight war die Nachricht, der Popstar Madonna ist vom Stuhl gefallen. Ich weiß nicht, wie Sie mit dieser Information umgehen. Wir hören vielleicht erstmal Musik, um das und zu verarbeiten. Und hat's umgehauen. Association, Along Comes Mary. Genau, geschrieben im dorischen Modus, das ist den einen oder anderen von Ihnen bestimmt aufgefallen. Der dorische Modus zeichnet sich dadurch aus, dass in der dritten Stufe der dorischen Tonleiter eine kleine Terz zum Grundton gebildet wird und dadurch hat es einen sehr mollähnlichen Charakter. Ja. Mhm. Cool, und das hatte ich auch rausgefunden. Aber dass der Song von der Bloodhound Gang später in Half-Baked, in dem Film, in diesem Kifferfilm. Einer meiner Lieblingsfilme. Eine ganze das wusstest Zeit du aber das, nicht. Das wusste ich nicht. Das kann ich mir so richtig gar nicht erklären. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich stimmt. Aber ich nehme das erstmal als Information an. Ich würde es einfach für dich auch nochmal googeln und ganz sicher gehen, ob es wirklich stimmt, was ich da gefunden habe. Wir haben ja schon angekündigt, was war heute unser Motto, was mit Grün und von vor... Ja, wenn es draußen grün wird, fällt uns nur noch lieber ein. Wir wollten so ein bisschen Frühlingsstimmung verbreiten, haben aber auf dem Weg hierher festgestellt, so weit sind wir noch gar nicht. Also, es grünt ja noch gar nichts. Wir haben aber noch einen Alternativtitel, die drei Brückentage des Kondor. Das finde ich gut. Oder? Also wir schauen, wie man den Urlaub verlängert, ohne zu sterben. Ohne was urlaubsmäßig auszureizen, weil man die Brückentage nehmen kann, meinst du? Ich bin ja selbstständig, ich habe sowas gar nicht. Brückentage, du willst sagen, du hast einfach immer frei. Du hast Brückentage. Wie ist das so? Wie fühlt sich so ein Brückentag an, Brini? Je nachdem, wie gut man sich mit der Kollegin versteht, kann man das sich ganz gut einteilen. Das ja, muss aber wenn man den Brückentag dann hat, was ist das für ein Gefühl? Ach toll, endlich mal mit dem Haushalt allein zu sein, das ist richtig gut. Man kommt auch mal von Zimmer zu Zimmer. Ja. Und kann da mal was aufarbeiten. Jetzt schlafe ich schon direkt ein bei meinen eigenen Worten. Durchfeudeln. So wie der folgende Herr. Der hat nicht mit dem Feudel durchgefeudelt, sondern immer sehr gerne mit der Trompete. Aber auf Obacht, das ist nämlich, wäre es vielleicht, das ist mein allererstes Hip-Hop-Album gewesen. Von was Method du geschrieben Man. Hast? Nein, von Method Man. Und das Sample ist aber aus diesem Herb Alpert-Song. Wir können danach uns nochmal drüber unterhalten. Aber wer das erkennt, da würde ich mich total freuen. Ich merk's vielleicht nicht, aber sie. Kommt Schwung auf, oder? Wie wir so sagen. Enorm. Enorm, krass. Ein enormes Endstufe, Lied. Endstufe. Herb Alpert hatten wir ja schon angekündigt, aber Martin, dich hat sicher interessiert, wie ich auf meinen damaligen ersten Hip-Hop-Song, auf meine erste Hip-Hop-Liebe aufmerksam wurde. Ja, das würde mich wirklich interessieren. Ja, in einer Hip-Hop-Disco. Und dann wollte ich mir natürlich das Album kaufen, unwissend, wer das überhaupt war und was das ist. Das heißt, du hast ist. Das Lied beim Tanzen gehört, fandest es total gut, hast aber auch nicht vor Ort direkt nachgefragt, weil unangenehm. Nee, der DJ in Magdeburg, EV Flash, war ein super cooler Typ. Ich habe mich aber nicht getraut, ihn anzusprechen. Wofür stand dein EV? Oh ja, toll. Also wenn das der Stefan, der in echt Stefan heißt, jetzt hört, dann wird er mich schelten, dass ich mir das nicht gemerkt habe, wofür EV steht. Mhm. Okay, und dann habe ich aber, dann war ich bei der World of Music und habe dort einen Kumpel getroffen aus dieser Hip-Hop-Enklave und meinte zu dem, du bist mir voll peinlich, ich suche das Lied. Und er sagt dann, sing's doch mal vor. Ich glaube, er hat den Angestellten da einiges erspart. Ich habe ihm also was vorgesungen mit Bitches, Niggas in the Industry. Und er meinte, du suchst Method Man, das Tekal-Album. Release Yourself wurde daraus gemalt. Weißt du eigentlich, wofür das Album, der Albumtitel stand? Nein, Tekal? Man soll irgendwas entdecken. Das ist die Marihuana-Sorte gewesen, die Method Man gerne raucht. Nämlich, welche war das? Tekal geschrieben. Aha. T-I-C-A-L. Tja, also in diesen Luxus bin ich ja in Berlin ja noch nicht gekommen, dass man gefragt wird nach der Sorte, ehrlich gesagt. Da ist es ja eher, naja, ist egal. Aha, wollte nicht hat ja ein Freund erzählt. Ich habe hier was zur Ablenkung und zwar Labi Siffre wird ja doch hoffentlich ausgesprochen mit seinem wundervollen Lied Crying, Laughing, Loving, Lying. Klingt ein bisschen wie das vergangene Album von Matthias Schweighöfer. Da kommt's auch schon. Aber in echt hat's was ganz anderes. Crying, did nobody no good, no how. That's why I don't cry. That's why I don't cry. Laughing sometimes does somebody some good somehow. That's why I'm laughing now. That's why I'm laughing. Loving never did me no good, no how, no how. That's why I can't love you now. That's why I can't love you. Never did nobody no good, no how, no how. So why am I lying now? So why am I lying now? So why am I? Ein warmer Applaus in der Sendung mit Sabrina und Gotti. Kommt ja sonst nie vor. Wir haben ja das Live-Publikum auch gerade rausgeschmissen. Kann ja gar keiner mehr klatschen. Einfach, weil wir sehr scheu sind und oft für einen Einstieg so ein gibt's bisschen... Gibt es auch gar keinen Grund zum Klatschen. Außer für die Musik das vielleicht. Auch, das auch. Ich wollte aber noch was zum Lied sagen. Das kam aus dem wundervollen Film The Holdovers von Alexander Payne, der neue Film, den wir nur durch Zufall gesehen haben, weil die Tochter war weg. Aber dann noch da. Auf einmal mit Freundin kamen sie wieder zurück und wir haben überlegt, was für einen Film kann man schauen, als Elternteil, wie wir uns ja mittlerweile bezeichnen. Mit achtjährigen Mädchen, obwohl der Film ja ab 12 ist, sieht man vielleicht mal eine Brust, ja, wird und geknutscht. Das ist ja alles super peinlich. Die gucken ja dann weg. Und der Trailer hatte uns verängstigt. Im Trailer war zu sehen, wie eine Dame meinte, wolltest du mir gerade unter die Bluse fassen? Und im Film selber hieß es dann aber auch nur, wolltest du mir gerade in den Ausschnitt gucken? Da wurde entschärft. Dieser Film hat einen super schönen Soundtrack. Es hat aber auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Im Jahr 69 auf das Jahr 70 gibt es in Neuengland einen Schulcampus und einen Lehrer, der sehr unbeliebt ist, ist dazu verdonnert, mit den letzten Schülern, die auch so unbeliebt sind, dass sie nicht nach Hause in ihre Familien dürfen, auf sie aufzupassen. Es ist aber das Jahr 71, das muss ich sagen, weil in diesem Film schauen die Leute im Kino Little Big Man, einen meiner Lieblingsfilme, falls sie den, warum flüstere ich ja eigentlich so? Es ist so eine, das so weiß ganz ich nicht, vielleicht weil wir doch noch Gäste haben. Aber es war doch das Silvester 69 auf 70. Dann habe ich einen anderen Film gesehen, im selben Kino, direkt neben. Wäre doch jetzt nur Knut Elstermann da, um ihn zu fragen. Schade. Nun ist er schon woanders. Genau. Ach ja. Naja, finden Sie es doch mal raus. Es ist ein schöner Film. Genau. Wir können ja mal auch ohne Berlinale ins Kino gehen. Wir möchten einfach mit Ihnen Kontakt aufnehmen, mit Ihnen als Zuhörer und auch als... Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht sagen. Das denken wir uns alle mit. Für Sie als Mensch sind wir da. Viel Vergnügen mit folgendem Lied. Es heißt Kontakt. M'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. cette blessure. Spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Ein bisschen im Nacken gekribbelt oder auf der Haut gesäuselt. Wegen was denn? Na, weil Brigitte Bardot gerade Kontakt aufnehmen wollte. Also, nein. Das so Hauchen. Da spüre ich gar nichts mehr. Das war ein Test gerade, oder? Vielleicht. Okay. Ja, aber da spüre ich überhaupt nichts. Auch, weil der Text, ich habe mir gerade nochmal den Text genau angehört. Ich habe ja 4 Jahre lang Französisch gehabt. War. Oh, mon Dieu. Genau, daran kann ich mich noch gut erinnern. Ansonsten ist nicht mehr viel übrig. Ich habe das hier also mal durch Deep Translate gejagt und Brigitte Bardot hat uns ja gerade gesungen. Ein Meteorit hat mir das Herz durchbohrt. Ihr auf der Erde habt Ärzte. Kontakt. Ich brauche eine Quecksilbertransfusion. Ich habe so viel durch diese Verletzung verloren. Kontakt. Zieht mir den Raumanzug aus. Nimm diesen Sternstaub von mir. Kontakt. Versteh mich. Ich muss um jeden Preis zu meiner Liebe in die Galaxie. Kontakt. Ja, also da mal ein kleiner Einblick in die Welt des Serge Gainsbourg, der dieses Lied geschrieben hat. Man erkennt es eigentlich immer daran, dass die Lieder einen ordentlichen Groove haben, eigentlich ganz schön klingen, aber dann passiert auch von vorne bis hinten wirklich nichts Neues. Das ist Serge Meinst Gainsbourg. Textlich auch, oder? Ja, textlich wird ja noch variiert, aber so rein instrumental ist es. Der Mann hat schon Hip-Hop erfunden, ohne... Welchen zu machen, genau, danke. Oh, das hätte mich jetzt auch angestrengt, diesen Satz selber aussprechen zu müssen. Was hast du denn hier Schönes für uns noch vorbereitet, Brini? Ist ja hier ein Lied, was mich, wenn ich es auf der Playlist sehen würde, richtig anekeln würde aufgrund des... Das freut mich immer, dieser Austausch, dieses Konstruktive auch, wenn wir uns zusammen Musik aussuchen. Das ist auch... Meine Kollegen haben sich heute auch gefreut, als ich ein Bananenbrot mitbrachte und meinte, ja, das ist mit Müllbanane. Denn alles, was mit Banane zu Hause gemacht wird, sagt Martin, deklariert es als Müllbanane. Das da ist auch schon wieder Müllbanane dran. Ah, das rieche ich und schmecke ich. Das ist zugegebenermaßen ein altes Trauma aus Fanlagerzeiten. Immer wenn es eine ein Frühstücksbeutel gab, anstatt Frühstück. Müllbanane. Naja, und vor allem Apfel. So viel Banane war ja nicht, aber so ein Apfel in der Nähe von einer Schnitte versaut das ganze Brot. Das muss man sagen. Und das Gleiche gilt für eine Banane. Die Banane ist einfach für den, ist so eine Solitärfrucht, glaube ich. Also die man auch wirklich nur Kontakt für sich. Auf. Genau, die man mit zugehaltener Nase sich am Stück einfach in den Schlund drücken sollte und dann ist auch gut. Ja, und mit diesen Vorurteilen leben Sie doch mal zu Hause, wenn Sie mal was vorbereiten, was kochen, backen oder mal Musik raussuchen. Ne? Ist alles Müll. Oder Müllbanane. Genau, und dann lasse ich mich doch manchmal überraschen und denke, wow, was wäre mir entgangen, wenn ich an meinen Vorurteilen da festgehalten hätte. Ich hoffe, das sagst du auch über den nächsten Song. Also ich weiß von Freunden, die früher über Napster Musik geladen haben, dass die bestimmt so 1-2 Nächte brauchten mit so einem alten 56K-Modem, bis dieser Song geladen war, weil er doch, glaube ich, recht lang ist. Casey and the Sunshine Band. Keine Ahnung mehr, woher die Freunde dieses Lied hatten, aber ich fand es dann auch gut und hatte eine Sicherheitskopie des Songs, vorsichtshalber, falls mal was kaputt geht. Und ich dachte mir, so ein bisschen Sonne dadurch, dass wir den Wonnemonat März vorfeiern das wollten ja heute. Das wird ja mal schlimm. Das kann ich ja von ganz anderen Sendern. Was läuft denn diese Moderation jetzt raus? Das wurde gleich wieder sowas. Oh, ist man da noch strafbar? Ich frage ja nur für die Freunde, die sich das damals geladen haben. Nein, das überhaupt nicht. Ja. Wissen Sie, das ist für mich so ein Lied, wo ich sage, da möchte ich mir gerne warme Strickjacke anziehen, mich vor den Kamin kuscheln und eine schöne Tasse heißen Pfefferminztee. Und dann aus dem Fenster träumen. Casey and the Sunshine Band. Ja, da wurde sie. Get Down Tonight. Ja. Ja, das wurde ja argwöhnisch betrachtet, dieses Lied. Jetzt will ich mal die Arschloch-Elternfrage stellen, wie bei einem Kind, das gerade aufgegessen hat. Und war es jetzt so schlimm, Gotti? Ich fand, der Fade-Out hat mir ein bisschen lange gedauert. Also, der war wirklich unnötig lang. Und ich muss sagen, für mich wäre das jetzt ein Moment, wo ich mir denken würde, bei so einer Familienfeier war, man hat das Lied gehört und man denkt sich, oh, das groovt, war. Und dann steht dieser Onkel auf, von dem man über die Jahre noch nie so was richtig Dolles gehört hat. Und er hat so einen ganz großen Kasten mit, den er aufmacht und dann packt er sein Schlagzeug aus. Oh. Und sagt, jetzt zeig ich euch mal, wie ihr groovt wird. Nehm es so. We'll be right back. Pretty Purdy und ja. Soul Drums. Genau. Ein junger Herr aus Amerika, der hier immer noch eine Wohnung sucht in Berlin und aus irgendwelchen Gründen findet er mal keine. Er spielt doch nur gerne Schlagzeug. Dabei ist es doch ein aufsteigender Musiker, der doch nur wegen der Musik nach Berlin kommt. Aber du hattest gerade erzählt, sowas würde ein Onkel rausholen zu gegebener Stunde und Anlass auf einer Familienfeier. Jetzt frage ich dich ganz ehrlich, wir haben schon so viel über unsere Onkels preisgegeben in dieser Sendung. Ja. Welcher deiner Onkels hätte denn so ein Ding, so einen Knaller hier losgetrommelt? Eben keiner, von dem man es vermutet. Also hättest du gerne so einen Onkel gehabt? Ja, ich hätte gerne so einen Onkel, der jemand, der so Understatement macht die ganze Zeit und dann auf einmal denkt man, wow, das hat er die ganze Zeit auf dem Kasten gehabt. Wie so jemand, der zum Schachturnier kommt und seine eigenen Figuren mitbringt. Und dann so ein eigenes Wischtuch. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das Brett genau, ja, so. Genau. Ah, mit Methode. Da ist schon viel weggerutscht beim Schach. Wenn. Nee, das ist Quatsch. Egal, ist Quatsch. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Schach. Ehrlich gesagt. Weißt du, worum es bei Schach geht? Den König ins alles klar. Schachmatt setzen. Mhm. Also, ja, genau. Da war noch einen guten Spruch. Aus dem Schach. Weiß beginnt und gewinnt. So ging es? Ja, aber das ist, glaube ich, nur um den Gegner ein bisschen kirre zu machen. Das kannst du ja auch auf Schwarz sagen. Schwarz beginnt und gewinnt. Ich habe ja ganz oft die Türme einfach nur nach links und rechts geschoben. Die Rochade. Der Tausch mit dem Turm und dem König. Oh, da weiß dann ich steht nicht sicher, der König auf der Turmstelle, nämlich ganz entweder ganz rechts oder ganz links außen. Du kannst ja aussuchen, welchen Turm. Das ist eine Rochade, das weiß ich noch. Bauern können nur diagonal rausschmeißen. Ich hab den Turm einfach so schnell hin und her geschoben, in der Hoffnung, dass den Bauern von der Gegnerseite schwindelig wird. Übrigens, meine Damen und Herren, hier zur Berlinale, ganz exklusiv für Sie, wenn Sie ganz leise sind, wenn wir alle ganz leise sind, können wir im Hintergrund noch Knut Elstermann. Können wir Knut Elstermann im Hintergrund noch flüstern hören? Aber jetzt traut er sich nicht. Aber das ist auch schön. Du darfst ja auch flüstern, Knut. Es ist ja, aber das ist so exklusiv hier. Das ist so heißer Scheiß, was wir erleben. Knut Elstermann im Austausch mit anderen Filmfreaks. Wer weiß, was uns hier noch erwartet auf Radio 1. So, ein kleiner Schreck am späten Abend. Und weiter geht's mit einer kleinen, schönen Einschwingung von Esther Phillips. I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, he brings to me. I love him. A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. I love shine, dark is the sky. I know this love of mine will never, never die, and I love him, and I love him, and I. Esther Phillips hier in der Sendung mit Sabrina und Gotti bei Radio 1 hier auf den Streichern so ausexerziert hat, das mochte ich schon bei den Beatles. Da hieß der Song allerdings nicht And I Love Him, sondern And I Love Her. Jetzt frage ich dich, Gotti, denn du hast ja den Song ausgesucht und weißt es sicher. Wer war denn jetzt zuerst da? Die Esther? Nee, oder die Beatles? Wie immer waren die Beatles ein bisschen zuerst da. Also zumindest in diesem Fall waren sie, glaube ich, ein Jahr zuerst da. Wie willst du sagen? Sag mal so, ja. Genau. Aber trotzdem eine wunderschöne Version, weil man hört sich ja manchmal so an Stimmen so fest, dass man das Lied gar nicht mehr hört, weil die Stimme so prägnant ist. Also bei den Beatles ja auch. Deswegen finde ich, also in diesem Fall ist es wirklich eine gelungene Coverversion. Und auch der nächste Titel, der Günther Kallmann Chor mit Daydream, kommt Ihnen eventuell bekannt vor. Im Original gesungen von der Wallace Collection und auch gecovert von der Beta Band unter anderem. Und das so ein Lied cool. Nee, Sabrina, das ist ein ganz veraltetes Wort. Enorm. Enorm. Ja, enorm. Und schon sind wir angekommen in der Fetzig. Zukunft. Genau. Genau, wirklich ein Lied vom Text. Es geht eigentlich nur darum, mit einer Dame in einer Blumenwiese rumzuliegen, wo ich mir denke, ja, ich habe erst heute einen Artikel gelesen, also die Zecken greifen jetzt schon ganzjährig an. Für Allergiker ist das auch gar kein Traum. Liegen Sie gerne mit einer Dame in der Blumenwiese rum, aber immer mit langen Hosen und die Hosenbeine bitte in die Socken gestopft. Und was für Blumen? Mohnfeld, genau. Ganz schlecht. Und das habe ich auch noch nicht probiert. Da hören wir mal rein. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours, such a beautiful day. I dream of the places I've been. Musikkennern von Ihnen ist es sicherlich aufgefallen, es gibt starke Bezüge zu Tschaikowski und Schwansee im Mittelteil. Vom Günther Kallmann Choir? Ja, Ja, aber es ist ja auch so, man denkt sich immer, es gibt unendlich viele Noten und Variationen. Aber und dann kommt Tschaikowski dazwischen, oder was denkst du? Dann kommt, da so? Dann, genau. Ständig wirft mir jemand irgendein Tschaikowski vor die Füße. Also dass man, zwischen die Füße, dass man stolpert. Immer. Man denkt sich, man hat eine eigene Melodie geschrieben und dann war es doch wieder Tschaikowski. Siehst du, und das ist nämlich so schwer, was Neues zu schreiben, weil es gibt ja so viele gute alte Sachen. Richtig. Ich möchte dich zitieren, Gotti, warum so viel neue Musik, wenn man doch erstmal die alte zu Ende hören kann. Ja, deswegen habe ich ja für Sie alle aufgehört, aktiv Musik zu machen, weil ich festgestellt habe, da wurden schon genug Töne in CDs gestempelt und so. Falsch getroffen, das soll erstmal zu Ende hören. Da muss ich nicht mitmachen. Ja, da habe ich ja gerne mitgemacht. Mit den falschen Tönen. Also das kann ich schon mal sagen, in meiner ganzen Karriere, ich habe ja mal, Arbeitsphase sozusagen, da habe ich, ja 20 Jahre lang Musik gemacht und ich glaube, ich habe kein Konzert ohne Verspieler. Wirklich nicht? Ja, was? Vermutlich nicht mal kein Lied ohne Verspieler. Da gibt es Punkbands, da sind Sänger beim Konzert eingepennt, weil sie so betrunken waren. Du hast dich noch nicht mal verspielt. Nein, ich wollte damit sagen, es gab kein Konzert, wo ich mich nicht verspielt habe. Ach so rum, jetzt wollte ich gerade sagen. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, mich auch. Ja, aber eingeschlafen bist du nicht. Oder doch? Nee, das bin ich nicht. Da hatte ich immer, Madonna ist immerhin heute gestern vom Stuhl gefallen. Stimmt, weiß man schon mehr. Madonna ist vom Stuhl gefallen, laut Nachrichten. Hämatom. Wir wissen nicht, wie es ihr geht. Wir wissen nicht, wie hoch der Stuhl war. Und ob sie von sich aus gestürzt ist oder. Na, es war ein Tänzer. Wurde. Ein Tänzer wollte sie am. Also, das war im Berliner Fenster in der U-Bahn. Moment, vorweg. Gibt es ja die heißen News. Na, da braucht man ja bloß mal drauflesen. Heißt das überhaupt noch Berliner Fenster? Deswegen war ich so vorsichtig. Ich gerade in die Runde der nicht vorhandenen Gäste und sage ja, ganz eindeutiges Ja. Berliner Fenster heißt okay, es. Okay, und sie wurde von einem Tänzer. Der wollte sie, glaube ich, am Stuhl über die Bühne ziehen. Ich nehme an, es gehörte zur Choreografie. Da das ist jetzt mutmaßen. Ja. Es gehörte wohl zur Choreografie, behaupte ich jetzt. Ja. Und vielleicht hat sie ihr Gleichgewicht falsch verlagert. Also sie ist mit ihm zusammen, ich glaube, sie ist sogar auf ihn draufgefallen. Wir müssen uns eigentlich Sorgen machen um den Tänzer. Bei mir kommen da gleich wieder traumatische Erinnerungen hoch an meinen berühmten Luckenwalder Schulstuhlsturz, muss ich sagen. Ich saß auf so einem alten Schulstuhl und wollte während einer Veranstaltung, genau, auf so einem... Da, wo man sich die Feinstrumpfhose immer in den Kniekehlen aufgeratscht hat. Okay. Ja, genau. Ich und mein alter Schulstuhl. Und ich saß da auf dieser Lesung, ich habe selber gelesen und dachte dann, bevor ich die Diashow beginne, dimme ich doch nochmal das Licht. Und es ging nur darum, neben mir so einen Trittschalter zu drücken. Mit dem Finger. Und es haben 2 Zentimeter gefehlt und ich bin wahrscheinlich 30 Zentimeter in die Tiefe gestürzt. Für mich hat es sich angefühlt, als würde man mich einen Abhang runterwerfen. War das in Zeitlupe? Man hat ja manche Stürze, die erlebt man in Zeitlupe. Manche kommen einfach wie ein Hammer. Es war in Zeitlupe. Hattest du Zeit, nochmal so ein weibisches Aufkreischen? So ein Nee, ich habe danach versucht, relativ lässig aufzustehen. Aber ich hatte einen Schmerz in der Hüfte. Es war unvorstellbar. Und ich dachte dafür, dass wirklich für den Zuschauer überhaupt nichts passiert ist. Das war ganz traurig. Sich das vorstellen, wie so ein Pappkarton, der von außen noch total stabil wirkt, aber innen drin ist er schon total matschig. Also da hat so wenig gereicht, um mich zusammenfallen zu lassen. Martin, ich möchte dir aus meiner eigenen Sturzkarriere berichten. Wenn dich jemand fragt, ob alles gut ist, du musst nicht sagen, dass alles gut ist, wenn nicht alles gut ist und wenn dir was wehtut. Das stimmt. Und das, da möchte ich auch noch an unser unseren Sturz beim Kennenlernen erinnern, wo du mit dem... Ich auch schon hingefallen. Was hattest du denn? Dein ungarisches Handbrot hattest du, glaube ich, in der Hand. Nach dem Weihnachtsmarkt. Ausdruck. Martin hatte die bezahlten Pfandbecher zufällig noch in der Jackentasche. Mhm. 3 Stück. Wir haben sie übrigens immer noch zu Hause. Mhm. Tonbecher, die halten echt gut warm. Mhm. Ja, und dann hatte ich dieses Dresdner Handbrot und bin irgendwie, ich weiß doch auch nicht, die Schwerkraft, und dann bin ich auf die Knie gefallen, konnte aber nicht hoch, weil ich ja noch Essen in der Hand. Nee, andersrum, Martin hatte Essen in der Hand und meinte, er kann mir jetzt nicht aufhelfen. Genau, ich wusste, ich habe ja noch mein Essen in der Hand. Genau. Ich musste nämlich noch. In dem Moment dachte ich mir, absolut, das ist der Vater meines zukünftigen Kindes, den heirate ich, toll. Genau. Ja, wenn er sein Der lässt mich einfach emanzipiert sein. Schön. Komme ich überhaupt noch mal zu Wort oder ist es heute hier? Nee, weil wir haben nur noch 7 Sekunden, sonst können wir nämlich gar kein Lied mehr spielen, wenn wir jetzt aufhören. Hm. Und dieses Lied hat eine super lange Rampe, Martin. Na ja, ich, was du schon immer mal sagen wolltest, sag's jetzt. Komm mal in die Kabine in der Pause, du kannst jetzt noch was anhören hier. Salambo. Lambo. Lambo. Salambo, Ihr Paket ist da. Wir konnten leider nicht persönlich zustellen, sie war nicht zu Hause. Genau, und wir wissen bis heute nicht, was es bedeutet. Es gab ja einen, glaube ich, Hamburger Stripclub oder Live-Sex-Club, der hieß Salambo. Oh. Und ansonsten gibt es nur einen Tanz, einen argentinischen Tanz, glaube ich. Malambo heißt der. Aha. Der besonders über Hacken und Innenseite getanzt wird. Oh. Klingt interessant, oder? Das klingt nach viel Muskeln auf der Innenseite. Hacken klingt irgendwie nach lautem Aufstampf. Ja, genau. Genau, das nix für Nachbarn unterm Fußboden sozusagen. Na, das ist aber nicht gesagt. Der Nachbar unter uns, den höre ich auch im Bad immer singen. Früher hat er ja Flöte gespielt. Da hast du ja schon Geschichten drüber geschrieben, über den Flötenjungen. Jetzt singt er. Jetzt kommt er auch immer mit Kopfhörern im Hausflur hoch und sieht mich nicht. Heute blieb ich endlich stehen und dachte jetzt nicht, dass er sich erschreckt. Der hat ja so gehört, das ist ja guckt aufs Handy. Das ist ja und dann Schlimme. Hat er sich doch erschreckt, weil ich stehen geblieben bin, ohne den aus dem Weg zu rammeln, weil er einfach keinen Platz gelassen hat. Ja, wo man Sorge hat, dass er eben so ein Nachbar vor Schrecken Eispickel in die Stirn rammt. Vor fünf Jahren war der noch so ein Bübchen und jetzt ist er auf einmal so richtig breit geworden. Irgendwie so ein Mann. Irgendwie. Das habe ich auch so ein bisschen Angst auf der Treppe, wenn ich den umrammle. Achso, was soll denn passieren, wenn du Männer auf der Treppe umrammelst? Falle ich dann halt jetzt hin, weil er eben nicht mehr so schmächtig ist. Sieht jetzt so breit oder hat vielleicht auch eine breite Jacke mit Schulterpolstern angehabt oder so. Ich merke bei dir auch und ich glaube, es geht vielen Leuten so, du bist jetzt auch in einem Alter, du sprintest auf die 50 zu, in atemberaubender Geschwindigkeit. Aber erst nach dir. Nach mir, ich bin schon da und lächle oder schaue mit verschränkten Armen und tippe dem Fuß zu, wie du oder mit Augenringen und grauen Haaren. Aber ich würde dich fragen, mit der wenigen Zeit, die uns noch bleibt im Leben, was fangen wir damit an, was wollen wir bringen? Weißt du, was du willst? Machen wir jetzt den 5-Jahres-Plan oder den 10-Jahres- oder 15- oder 20-Jahres-Plan? Ich muss mich schon ein bisschen darauf vorbereiten, auch Martin, wenn du mir so eine Frage stellst. Das klingt alles schon verdammt optimistisch, ehrlich gesagt. Also, wenn man es in Sommern runterrechnet, klingt es ja wirklich traurig. Also noch 7 Sommer, dann bin ich 50. Oh Gott, ist das schlimm. 7 Sommer nur. Und jetzt alle so, die schon 50 sind oder 65. Was ist denn das für eine... Also, oh nein, ich bin überhaupt schon erwachsen. Ich als Radiohörer der ersten Stunde. Ja, also... Ja, rechnen Sie selbst doch mal, wie viele Sommer sind denn noch da? Aber weißt da wird man ganz, ganz wehmütig. Brini, du zerstörst mir meine Brücke. Also du sprengst mir meine Brücke weg, die ich zum folgenden Lied gebaut habe. Ich wollte dir einfach nur die ganz einfache Frage stellen, weißt du denn, was du willst? Was willst du denn überhaupt? Warme Füße, nicht mehr hinfallen. Ich gucke die ganze Zeit, welcher Song gleich kommt. Das erinnert mich an die Dümmste bei mir in der Berufsschule, die damals meinte, ich wünsche mir meine Schoki. Und dann war sie glücklich. Mehr hast du nicht, warme Füße und was? Du musst doch irgendwas im Leben wollen, Brini. Irgendwas. Mann, der sich konzentrieren kann. Vielleicht auch mal ohne Lesebrille mal was auskommt. Mal die Waschmaschine anstellt. Vielleicht auch mal die Wäsche wegräumt oder so. Dein Haar weht im Wind. Von meinem Fenster aus, da seh ich dich gehen. Du winkst herauf und bleibst sekundenlang stehen. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier. Mit dir, ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht. Und glaube, nirgends ist ein Ende in Sicht. Nein, für uns nicht. Ich weiß, was ich will. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein nur für mich, die brauche ich. Ich weiß, was ich will. Ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Dass wir wie ein Gedanke, ein Körper sind. Das ist mein Ziel. Sag mir nur eins, will ich zu viel? Ich weiß, was ich will. Dir alles zeigen, was ich jemals gesehen. Was du auch immer tust, verzeihen und verstehen. Was ich noch nie vorher im Leben getan, fang ich jetzt an. Ich weiß, was ich will, ich will. Auf mir spüren, glauben daran, dass es auch so weitergehen kann. Noch kann ich dich sehen, mit schnellem Schritt gehst du die Straße entlang, mit deinem so vertrauten, typischen Gang. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will, an einem leeren Strand allein mit dir sein. Und alles tun, was man so tun kann zu zweit. Und kein Gedanke von uns bleibt ungesagt. Nichts wird vertagt. Ich weiß, was ich will. Wie ein Zigeuner durch die Welt mit dir ziehen. Dem ganzen Zirkus dieses Daseins entfliehen. Und alles das, bis uns die Sinne vergehen. Wär das nicht schön? Ich weiß, was ich will. Dass jede Nacht für uns zum Karneval wird und jeder Weg nur zueinander uns führt. Das ist mein Ziel. Sag mir nur eins, will ich zu viel? Ich weiß, was ich will. Ich will dich ganz und gar und immer um mich. Was uns im Wege steht, das ändere ich. Ich hab noch nie im Leben Berge versetzt. Ich tu es jetzt. Moment mal. Ja, ja, da fehlt etwas. Tatsächlich, da fehlt etwas. Natürlich fehlt etwas. Radio 1, live aus dem Bikini Berlin. No, no, no. Richtig lässig. Radio 1 und das Deutsche Sinfonieorchester präsentieren die Casual Concert Reihe. Klassik und Club Sounds. Das Beste aus beiden Welten. Live in der Philharmonie Berlin. Die Casual Concert Reihe. Am 23. Februar spielt das DSO Ferruccio Busonis Konzert für Klavier und Männerchor im Konzertsaal. Anschließend im Foyer die Multiinstrumentalistin und Elektroikone Pereira Elsewhere plus DJ zum Ausklang eines lässigen Abends in der Philharmonie Berlin. Mehr Infos auf radio1.de. Natürlich 7 Grad. Radio 1. Die Sendung mit Sabrina und Gotti. 22:03 Uhr, das ist so ein Zeitpunkt, wo man schon denkt, oh Gott, jetzt kommt die Schlaflöse, weil man fängt sich an, die Knie zu jucken, will man jetzt ins Bett oder noch nicht. Aber ich, wir möchten ja Ihnen sagen, gehen Sie noch nicht ins Bett. Ja, meine Mama ist schon im Bett. Ich soll dich lieb grüßen. Sie hatte eine schlechte Nacht und schläft jetzt schon mal, hört uns aber hinterher nochmal. Man kann die Sendung ja auch nachhören, noch einige Zeit. Ja, das kann man auch, man kann aber auch einfach dranbleiben. Ich möchte schon noch ein bisschen, dass die Leute hier dranbleiben. Hier kommt gleich ein kleiner Hüftschwung für Sie um die Ecke in Form von Cliff Richard und den Shadows. Hören Sie sich das da mal an. Da möchte ich dranbleiben, wenn du einen Hüftschwung präsentierst. Das sind ein paar verrückte Hunde. Meine Damen und Herren, Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier gerade los war im Radio 1 Studio. Ein Hüftschwung, man hat das Quietschen und Knarzen nur so gehört. Allerdings nicht durch die Lautsprecher und durch Radio. Der nächste Song ist wirklich eine Recherchereise, möchte ich sagen. Erinnern tue ich mich an. Kennen Sie noch diese hessischen Rundfunk Babykatzen, die immer in diesen Aufbauten ganz niedlich herumgestolziert sind. Ganz viele kleine Babykatzen. Wann denn? Na, früher im Fernsehen kam doch immer so ein Spieler, wenn da irgendwie noch eine Pause von der einen Sendung zur nächsten Sendung, also ein Pausenfüller. Mhm. Und dann kamen die kleinen Babykatzen vom Hessischen Rundfunk. Und das war der Kulturredakteurin Eva Demski zuzuschreiben. Denn ihr Vater war Bühnenbildner und der hat aus Holz den Hessischen Rundfunk, also H&R, in so Holzkulisse reingefräst. Und die Geschichte ist, dass früher gab es irgendwie kleine Babykatzen, die sollten irgendwie eigentlich, die wollte keiner haben. Naja, und die konnten die irgendwie nicht in diesem Tierheim lassen. Und irgendwie hat er die aber aufgesammelt und gefunden. Mhm. Und hat sich dann überlegt, er macht jetzt mal so einen Pausenfilm und filmt dabei einfach diese Babykatzen. Und dann haben die daraus irgendwie so einen 28-Minuten Pausenfüller-Film gemacht, den sie immer weiter runterkürzen konnten, je nachdem, wie viel Pause von der einen zur nächsten Sendung war. Und daraus entstanden ist dann aber später tatsächlich eine Sendung, nämlich Herrchen gesucht, weil Leute dann irgendwie sich erkundigt haben, was ist denn nur mit diesen süßen Babykatzen? Haben die denn schon einen Besitzer? Und diese Katzen wurden alle vermittelt, das Tierheim hätte sie abgemurkst. Aber was ist denn mit Frauchen? Nur Herrchen gesucht? Nicht Frauchen gesucht? Naja, so hieß die Sendung damals dann nach den 70er. Ich weiß nicht, wann die Sendung entstanden ist, aber so gab es die Sendungsidee. Hm. Also Herrchen, Frauchen gesucht, meinetwegen, wollen wir es mal so nennen. Aber so, dass Tiere einfach ein neues Zuhause finden. Ja. Das ist ja nun auch schon ziemlich lange her, also 50 Jahre, wenn wir mal so wollen. Stimmt. Ich fand das aber so ganz niedlich. Rudolf Küffner hieß der Vater von dieser Redakteurin. Der hat nämlich dieses Bühnenbild gebaut. Und dass die Katzen dann irgendwie den Besitzer gefunden haben, fand ich ganz niedlich. Aber die Musik ist eigentlich das, was ich zuerst gefunden hatte. Weil ich das bin echt froh, dass fand. Du den Bogen gefunden hast von diesen Henry Katzen. Henry Arland. Du bist beinahe auf den Katzen hängen geblieben. Ja, die verrückte Katzenfrau, ne? Henry Arland? Ach, und einmal, da waren die so niedlich. Also, ja. Also du, wenn die was schnuppern, was die gerne essen, ne, dann sind die ganz süß. Und dann Katzenminze. Ja, Katzenminze. Nein, das möchte ich nicht. Ich ermahne auch meine Mama und meine Schwester, die beide Katzenbesitzerinnen sind, nicht zu viel Cat-Content zu liefern. Da ich Hamstermutter bin, möchte auch schon mal gegenglänzen mit Hamster-Videos. Mhm. Naja, also dieser Song wird sie aber vielleicht an dieses Katzenvideo erinnern. Vielleicht auch das allererste Katzenvideo, bevor es TikTok und den ganzen Jetzt Quatsch reicht's gab. Mal langsam mit Katzen. Ich werde gleich richtig sauer. Das heißt aber Wildcat Blues. Thank you. süße Kätzchen. Süß, überall, ne? Kätzchen. Jetzt stelle ich nochmal die Frage unserer Tochter, darf ich nicht doch eine Katze haben? Und die Antwort ist, nein. Nein. Genau, nein, keine Tiere im Haushalt. Ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht. Ich habe ja nichts gegen Tiere. Ich liebe Tiere. Der Satz fängt komisch an. Es ist gut, dass sie alle da sind. Mhm. Genau. Es gibt auch keine Aber. Aha. Mir ist nur aufgefallen. Ah, okay. Das ist eine neue Wendung. Ja, das, mir ist nur aufgefallen. Hunde, zum Thema Hunde. Es gibt ja jetzt immer diese exotischen Hunde. Seit Corona haben ja ganz viele Leute diese exotischen Hunde. Und wo ich früher aus dem Fenster geschaut habe und dachte, mal gucken, was die Leute anhaben, wie warm wird es wohl sein, was zieht man an, gucke ich heute mir nur noch die Hunde an und denke, die haben heute Jacke an, da wird es wohl kühl sein. Ja, und ich merke jetzt gerade, ich kann Ihnen nur sagen, die Hunde haben ihre Jacken ausgezogen, bereits der Frühling naht. Aber das hat den Busfahrern noch keiner verraten, denn in Bussen in Berlin, besonders in der Linie 200, weiß auch nicht, was das soll. Da ist ja irgendwie immer noch 40 bis 50 Grad angesagt mit Heißluftföhn. Das ist irre, ja. Als ob die, wie bei Rea M, es begann ohne Warnung, diese Verfilmung. Ich glaube, einem der wenigen Filme, wo Steven Spielberg leider selber Regie geführt hat, wo die Maschinen durchgedreht sind. Das Gefühl habe ich manchmal bei den Berliner Bussen, was so die Hitze betrifft, dass der Bus einem sagen will, steck doch hier schon mal aus. Draußen also diese Hitze ist neulich einem Fahrer auch sehr zu Kopf gestiegen. Der hat sogar richtig geschimpft, also wie so ein quasi normaler Autofahrer hat er geschimpft, gehupt und war echt aggro drauf. Und ich dachte so, eigentlich finde ich es normal hier im Berliner Straßenverkehr. Auf der anderen Seite sind jetzt hier, weiß ich nicht, 50 Leute, die du gerade transportierst. Wäre es nicht irgendwie cooler, ein bisschen zurückhaltender zu fahren. Hat er geschimpft? Hat er so richtig... Gemeckert hat er. Der hat richtig gemeckert. Der hat Schimpfworte benutzt. Ich möchte jetzt nicht im Rahmen sagen. Ein Schimpfwort. Nein, das wird nicht über meine Lippen kommen, weil ich es auch vergessen habe. Okay. Also, aber der hat geschimpft. Und der hat auch fies gebremst und auch fies beschleunigt. Also, der war schon drauf, so wie wir Bäder, wenn wir sonst alleine Auto fahren. Du schaust schon ohne deine Lesebrille zum nächsten Song, finde ich ganz süß. Was erkennst du denn da, Gotti? Ich erkenne einen grünen Streifen, der mich sehr hoffnungsfroh macht. Grüne und schwarze Schrift, komm, bin mal deine Augentherapeutin. Was erkennen Sie denn hier? Ja. Grünen Streifen mit einer blauen Erster Umrandung. Erster Buchstabe? Dann B. Nee. Oh Mann. Nee. Ja, Ich rutsch mal ran, aber es wird Enola Gay, OMD-Cover. Mhm. Billy Moon Explosion. Ja, richtig, 025, eine Coverversion. 322. Ist wirklich wahr. Habe ich einem früheren Kollegen von mir geklaut. Der macht nämlich immer, das möchte, auch wenn die Vorweihnachtszeit schon lange vorbei ist und wir nun gar nicht mehr in Lebkuchen uns reindenken wollen, aber der macht jedes Mal im Dezember macht er einen kleinen Advents-Coverländer. Und jedes Jahr freue ich mich darauf, reagiere, glaube ich, von 24 Songs genau auf 3, weil ich es danach nicht mehr schaffe. Was ist denn ein Coverländer, Sabrina? Man ahnt es ja nur. Er spielt Songs, die gecovert werden. Und das ist ein Beispiel daraus. Nico heißt er. Auf den Nachnamen komme ich auch noch. So. Oh, Mir ist auch der Name wieder eingefallen. Nämlich? Hillbilly Moon Explosion. So heißt die Band. Nein, der Kollege, den ich hatte. Nico Obermüller. Oh. Ein Musikredakteur, der durch die Öffentlich-Rechtlichen schon wie auch Privatradio durchgewandert ist, macht, glaube ich, gerade was ganz Eigenes. Sie dürfen ihn sehr gern mal googeln. Und jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit macht er einen Adventskalender und nennt ihn Adventskavalender. Das ist ein Song daraus. Ich habe mich daran bedient. Ich habe auch wirklich mal ein bisschen gegraben in seinem Archiv, weil der nächste Song tatsächlich auch ein Cover ist. Ich glaube, den hat Nico nicht gepostet, sondern den kenne ich von dir. Was ist los mit Nico? Ich meine, er postet sonst immer ein super Typ, ein richtig netter Typ. Zuletzt habe ich ihn gesehen bei einem Privatradiosender und ich dachte mir, oh Gott, so ein guter Typ. Ich glaube, Brini, das darfst ja alles. Ich glaube, der Weg geht hier nicht weiter. Für uns beide nicht. Also wir werden hier unglücklich. Und das kannst du alles in dein Tagebuch schreiben, aber dafür bezahle ich ja keine Gebühren. Ja, ehrlich gesagt, für so eine wenigstens Information. Wenigstens sagst du Rundfunkgebühren oder Gebühren. Andere nennen es ja noch gebührende Gebühren, sage ich sogar. Ich finde die genau richtig und von mir aus könnten sie sogar aber noch sie hätten doch niemals von Nico erfahren, wenn ich es nicht erzählt hätte. Das stimmt. Wir müssen trotzdem mal ein bisschen auf den Punkt kommen. Leider ist das nächste Lied gar nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Ich hätte mir Martin Gotti Gottschild kommt jetzt auf den Punkt. Ja, das übernächste gewünscht. Nein, aber nicht tauschen. Doch, wir tauschen mal, Mit der Zauberhand von unserem Henning, den sie weder sehen noch hören. Genau, aber er ist trotzdem da. Henning ist spielt immer die Musik da. Ab. Folgendes Lied ist wirklich ein Traum. Ne? Sie hören es ja schon. Henning hat schon abgespielt. Dafür ist er auch bekannt. Legt halt einfach los. Fast Finger. Thank you. Coversong habe ich auch von der Seite von Nico. Ja, Always Hardcore. Ich wollte heute mich eigentlich auch, I Feel Hardcore wollte ich auch sagen, aber ich fühle mich heute eigentlich eher nach Halbschuh. Halbschuh? Ja, ich fühle mich heute nach Halbschuh. Ich habe seit, weiß nicht, gefühlten 4 Monaten endlich mal keine Winterbotten an. Ich fühle mich heute total nach Knöchelschuh. Fühlst du dich auch nach Söckling? Oder Sportsocke? Ja, wie sagt man denn da? Ha? Aber ich möchte eins gestehen, Martin. Heute Abend am 20. Februar sage ich es dir, in der Sendung mit Sabrina und Gotti, ich habe unsere Winterschuhe nicht rausgeholt. Also das heißt, in unserem Regal, das ich selbst gebaut habe, gibt es noch Beutel voll mit Winterschuhen, die du nicht tragen konntest, weil ich sie nicht hervorgeholt habe und in deiner Meinung versteckt habe. Aber sie sind jetzt auch nicht mehr nötig. Jetzt lasse ich alles so und habe jetzt Übergangsschuhe an, nur weil du gerade gefragt hast. Und die fühlen sich so leicht an, dass ich mich heute nach Halbschuh fühle. Das erinnert mich gerade ein bisschen an den Film Sie verkaufen den Tod. Ich glaube, dann in der lustigen Comedy-Version hieß er während du überlegst, möchte ich mal mutmaßen, da hat eine Frau irgendwas... Und sein Hornochse. Achso, eine Frau hat da was ging's gesagt. Darum, das war so ein Film, der sollte eigentlich mit Bud Spencer und Terence Hill spielen und es war immer nur Bud Spencer zu sehen und ich habe das Gefühl, dass du mich hier irgendwie betäubst über die Sendung einfach nur mit ganz vielen Worten. Dass ich Wer bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt Bud Spencer und du bist Terence Hill in der Schuhbox? Einer von uns beiden fehlt hier, Brini. Du bist der Terence Hill in der Schuh-Winterbox, der nicht rausgeholt wurde? Willst du das sagen? Haben Sie manchmal das Gefühl, einfach nur, man will abends, man möchte entspannt auf der Autobahn fahren. Ich stelle nur Fragen, Martin. Man stellt sich was im Radio ein und man hat auf einmal das Gefühl, man ist in so einem Jazz-Arte-Sender, wo man einfach überhaupt nicht begreift, was erzählen die Leute denn da? Nein. Nee, fühle ich nicht. Okay. Nie gesehen. Gut, mal leichte Kost von einem Herrn, der... auch was mal, dem ging es immer um den großen Erfolg. InDesign war nie seins. Eine richtige Rampensau. Bist du jetzt gerade ironisch, würde ich jetzt mal fragen wollen. Wir hören einfach mal rein. Ein superschöner Song. Jochen Dieselmeier. But the can change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mold, and I'm here in my mold, and I'm a million different people from one day to the next. I can change my mold, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Have you ever been down? Have you ever been down? Cause it's a bittersweet symphony, this life. Try to make ends meet, try to find some money, then you die. I'll take you down the only road takes you to the place where we're all gonna meet, yeah. And I can change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mold, I am here in my mold. And I'm a million different people from one day to the next. I can change, I change, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Have you ever been down? Have you ever been down? Have you ever? Weiß man gar nicht, was man zu sagen soll. Hätte ich nicht Kunstpfeiferin werden können? Ja, auch das hättest du alles werden können, aber du hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Model hätte ich mal werden können, wenn mir nicht der Zahnchirurg damals nach dem Röntgen gesagt hätte, genau, sie haben nur sie ein werden Zahn. Aber nur 1,67. Sie haben nur, genau, sie haben nur einen Zahn das und sie werden später. Nur 1,67. Aber, das kam später, aber dass ich nur 1,67 werde, da war ich richtig geknickt als 12-Jährige. Was? Nicht 1,74. Und jetzt stell dir mal, ja, Prini, aber der Kieferorthopäde. Ja, das hast du dir aber auch zu viel einreden lassen. Stell dir vor, du hättest gesagt, als 1,67 Meter große Frau mit nur einem Zahn. Einem Zahn mit einem sehr interessanten Leberfleck drauf. Und das war ja vor allem. Und das wäre das neue Schönheitsding gewesen. Das war ja noch in den 90ern. Und jetzt weiß man, wenn man in einer Fernsehshow Model werden möchte, kann man alles sein. Hä? Naja, hoch wie breit, egal welches Geschlecht, du kannst alles werden. Hauptsache, du hast eine Attitude, glaube ich. Aber da fehlt mir völlig die Orientierung. Also, was ist das denn ist egal, schön nein, die und wird was ja ist in der schön? Sendung gegeben, aber ich war irritiert damals, galt 90, 60, 90, 1,74 sein. Der Traum war ausgeträumt. Nach dem Besuch beim Kieferchirurgen. Also, das war wirklich ein schlimmer, schwarzer Tag. Ja, naja, aber ich habe ja immerhin dich gefunden. Ja, genau. Ja, ja, stimmt. SFX, und, dummes Lachen. Genau. Ja? Ja, das Ding ist, ich bin 1,66 groß und habe aber 2 Zähne. Nee, dann wärst du ja kleiner als ich. Und du genau. hast ja auch mehr Zähne als aber ich. Hätte mehr also Zähne. Echte Zähne. Wir dürfen uns hier nicht in Kleinigkeiten verfuchsen. Eigentlich wollte ich dir nur sagen, Brini, du kannst alles sein, was du willst. Aber? Kommt da ein Aber? Nicht, solange du mit mir zusammen bist. Ach so, ein Wunsch, glaube ich. Ja? Ich dachte, da kommt noch nein, ein Wunsch. Nein, überhaupt nicht. Nee, ich möchte musikalisch ablenken. Möchte ich sagen. Nur? Um? So. Genau, um, weil man sich auch fragt, so, die eigene Energie, wo soll's hin, was kann man machen? Kann man was besonders schön malen? Kann man besonders schön Musik machen? Und die Band, Martin, die wir jetzt kann von allem ein bisschen. Er malt manchmal, manchmal macht er Musik, manchmal tanzt er was, manchmal singt er was. Er spielt mäßig gut Klavier. Ja, das liegt aber daran, dass ich isolationshaft bin. Also ansonsten würde ich gerne einfach rausgehen, Kaffee trinken gut oder so. Andere Sprachen. Naja, aber du bist so ein Tausendsasser. Brini, jetzt wäre eigentlich so ein Moment, wo ich dir gerne so eine schwere Keule über den Kopf ziehen würde, weil mir wird zu viel. Ja, da würdest du mich aber vorher fragen, wo die steht in der Wohnung. Viel. Wo steht denn diese Keule? Erzählen. Brini, sag mal, wo hast du denn die Keule hingeräumt, mit der ich dir gerne eins überziehen würde? Vanilla Fudge ist die nächste Band. Martin, was ist uns da aufgefallen? Ja. Frage ich dich nochmal, kleinkindartig. Ja. Na, was war denn da das Schöne, mir ist Martin? Mir ist da aufgefallen, da scheinen ja alle noch Spaß am Musik machen zu haben. Die das sehen aus wie das Tier aus der Muppet Show. Ja, das stimmt. Die freuen sich einfach. Jeder an seinem Instrument. Man hat selten so viele glückliche Leute an ihren Instrumenten gesehen. Das ist so, als ob sie Geheimagenten wären, die eigentlich gar nicht die Band sind, sondern sie spielen nur die Rolle. Es wirkt so gut. Schauen Sie sich das an, wenn Sie es drauf haben, zu googeln. You Keep Me Hanging On. You Keep Me Hanging On von Vanilla Fudge. Also wurde gecovert. Fudge Fudge. Vanilla Fudge. Fudge. F-U-D-G-E. Vanilla Fudge klingt eigentlich nach einer Eissorte, die ich gerne für zum Kern, dich... Mit so einem Vanillekern drin. Ja, so ein ganz süßer Vanillekern. Hm? Würde ich gerne in eine Schüssel machen, mit dann aber auch mit Pfirsichobst aus der Dose. Hm. Muss ich leider zugeben, sorry. Aber auch wunderbar. Sprühsahne. Und dann ja so vielleicht ein paar Schokonips. Fertig. Sie können es gerne mal ausprobieren. Das habe ich neulich wieder gehört. Das berühmte Tourfrühstück und Armbrot, Sprühsahne und Chips. Achso, ich meinte aber Schokonips und nicht Chips. Also du meinst jetzt Chips im Sinne von Kartoffelchips? Das ist bei mir jetzt die Stimmung im Keller. Also das ist ja wirklich überhaupt nicht, das ist meine ja ganz Welt. Schlecht. Also das schmeckt ja auch gar nicht. Kartoffelchips, hast du das jemals gegessen mit Sprühsahne? Nein. Ich traue dir alles zu.

Willst du hier gerade die Franzosen oder was? Nee, ich singe doch nur mit, was Plastic Bertrand auch gesungen hat. Was hat er denn gesungen? Sa plan pour moi. Okay, da hast du mich doch überzeugt. Du hattest doch 5 Jahre Französisch. Nicht? Hast du anfangs der Sendung noch gesagt. Was heißt denn das, Martin? Sa plan pour moi. Irgendwas für mich? Ein Plan für mich, würde ich denken. Ah. Der Plan für mich, mein Plan, oder? Ich schaue hier mal zu unserem Redakteur, der auch kein Französisch spricht. Er zuckt mit den Schultern, was auf Französisch übrigens heißt, Hübdebüt. Ah. Ja. Nur damit man mal ein bisschen was mitnimmt. Nein. Nach Hause. Oh, was? Oh, nein. Ja, die berühmten 4 Fälle im Französischen. Da haben wir sie wieder gehört. Als nächstes haben wir was wirklich Feines. Und zwar eine junge Dame, eine aktuelle junge Dame, Molly nein, Lewis. Nein, haben wir nicht. Das, was da grün leuchtet. Aber ja, unser Redakteur Henning ist so lieb und verschiebt es für dich, weil du deine Brille gerade nicht aufhast. Ja, jetzt hören wir doch dann Molly Lewis. Es tut mir auch leid. Es tut mir auch leid. Aber du hast doch deine Brille mitgenommen. Wo ist die denn? Ja, jetzt suchen wir es wieder. Jetzt finde ich meine Sabrina, Tasche nicht. Wo hast du meine Brille hingetan? Die nächste Dame. Molly Lewis. Eine junge Frau, eine Kunstpfeiferin, muss man sagen. Und das ist wirklich ein ganz feines Lied. Also wer mal seinem Partner was Besonderes zum Geburtstag schenken will, diese Dame und ihr Band wäre, glaube ich, was ganz Feines. Ich möchte noch hinzufügen, dass Claudia Gerd von Radio 1 uns diesen Song ans Herz gelegt hat, weil sie meinte, der klingt wie aus eurer Playlist. Nur deswegen haben wir Molly Lewis überhaupt hier eingefügt. Ich möchte Grüße, fette Props an Claudi senden. Claudi? Ja. Bist du noch wach? Dann hör mal rein. Das ist von dir. Sende uns ein Zeichen. Jagamo Finale. Aiko Aiko, Mission Impossible Teil 2. Ein schönes Lied, wo auch nicht viel passiert, aber schon auch so viel los ist, so wie vielleicht heute auch in unserer Sendung. Brini, es ist ja so eine Nachbereitung. Ich habe gerade noch mal so schnell analysiert, dachte, wir müssen uns mehr Mühe nehmen. Das wäre eigentlich immer gut, nicht nur geben. Ja. Das Lachen kostet schon 3 Sekunden. Jetzt haben wir noch 4. Dann kommt auch ein bisschen Kichern dazu. Oh Gott, jetzt ist gleich die Zeit um. Aber ich wollte nur sagen, es hilft ja auch nichts. Also was will man den Leuten erzählen? Wir sind doch auch nur Menschen, wie Männchen. Sie und ich. Wir sind Männchen in einem kleinen Setzkasten. Ja, dieser Setzkasten schließt nun. Wir können auch die Zeit nicht mehr verlängern. Hildegard Knef möchte über Christina, über ihre Tochter singen auf Englisch. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie haben einen Monat Ruhephase vor uns. Ciao. Nutzen Kakao. Sie sie. Nutzen Sie sie. Christina, is there something wrong with you today? Christina, why have you turned your face away? Just your smile, just your eyes. Show the gift you've made to me for that. In your face is a picture of me. Christina, was a sandman in your dream last night? Christina, did the evening come before the light? Did I cry as I sang to you softly and you slowly closed your eyes? Let it be that the problems I have passed me by. Christina, when we walk across the mountains of our home, Christina, when we pick the edelweiss that grows alone, catch the wind as it breathes its gentle breath through your golden strands of hair, caressed in the dawn of your life to share. Christina, Christina, Christina, die dem Fremden sagt, ich bin Christina, Christina, Christina, Christina, die den Fremden fragt, und wer bist du? Christina, paint a star, paint a sun, paint a dream, which so long ago I knew for here. In my face.